Don't feel

tanzen, konzentrieren, wieder tanzen. Be your talk. Either way.

Oder 3 Jahre Haft hinter Stacheldraht. Verbrecher von Montag bis Sonntag. Ich brauch ein Mercedes mit Fanta. Der Typ, der dich stockert, der Button ist kopfkrank. Ich komm rein und ball alle weg wie Ombach. Kapitän, ich bin Kapitän. Hör nicht mal hin, weil sie alle reden. Werdet alle sehen, ich werde Steine zählen. Kippes platzen, rein, die Beweise fehlen. Die Anklage platzt, Staatsanwalt, geh mal beiseite, du Schwanz. Ich geh nie wieder Knast und seh ich dich draußen, dann fick ich dein Arsch. Alle meine Jungs stabil. Ficke diese Rapper, weil sie machen auch real. Muss sie alle ficken, Bruder, das ist das Ziel. In 2 Jahren brauch ich einen besseren Deal. Einen besseren Anzug von Paris. Umgeben von notgeilen Barbies. Sie trinken mir Wasser mit Zombies. Hallo, mach mal bitte mit mir! Heimlich, machen auf Gang, aber sind nur peinlich. Kapitän Bratan, ich komm wie ein Haifisch. Von unten nach oben wie Red Bull Leipzig. Bra, ich presse euch auf, keiner von euch kann was machen. Keiner, geht mal beiseite, ihr kriegen Ratten. Weil der Bratan will ganz viele batzen. Komm im Benz auch Mitternacht. Hol mir die Rapper, ich fix sie hart. Weil sie sind nur fake wie ein Implantat. Will ne Ruhe mit ner Krone im Ziffernblatt. Geh mal beiseite, du Freak. Komm im Maskiert in die Edelboutique. Bra, bra, ich hab Appetit. Und hol mir die Batzen, definitiv. Bra. Der Magen knurrt, wir stürmen dein Bunker. Ja. Will ne Kette um Hals mit Kopf und Medusa. Kopf und Medusa, Medusa. Eine goldene Roli mit Licht an den Klunker. Ja, bra. Ein Mercedes in Weiß in der Nacht, in der Zucker. Alle meine Jungs stabil. Alle meine Jungs stabil. Alle meine Jungs stabil. Alle meine Jungs stabil. Alle meine Jungs stabil. Alle meine Jungs stabil. Alle! Alle meine Jungs stabil, bra! Tutti ma, tutti libera, tutti libera. Tutti libera, tutti libera. Kapital.